verstehen, wie konnte das so passieren? Der Freund gibt sich auf, solche Deutsche marschieren. Kaum noch einer, der sich traut, das Unrecht benannt zu nennen. Hetzer durch die Straßen, Überfälle, Autos brennen. Volk, steh auf und reinig bei uns ein. Volk, steh auf, der Sieg wird unser sein. Volk, steh auf und reinig bei uns ein. Volk, steh auf, der Sieg wird unser, der Sieg wird unser sein. Ich hör und seh den Hass in euren Augen. Ihr habt es schon gemerkt, dass eure Tassen aus Augen. Wie lange wollt ihr zu sehen, wie unser Land untergeht? Ihr werdet neue Gesetze von der Rinse, keiner, der versteht. Volk, steh auf und reinig bei uns ein. Volk, steh auf, der Sieg wird unser sein. Volk, steh auf und reinig bei uns ein. Volk, steh auf, der Sieg wird unser, der Sieg wird unser sein. Volk, steh auf und reinig bei uns ein. Volk, steh auf, der Sieg wird unser sein.